Soll ich anfangen? Okay, herzlich willkommen beim Nerd Nerd Nerd Podcast. Heute mit Steffen. Hallo. Der ist ja der Nerd. Genau. Und du bist der Podcast. Nee, ich bin die Kathi, ich bin die Freundin vom Nerd. Okay. Schon wieder. Also immer noch die Freundin, aber schon wieder beim Podcast dabei. Ja. Das wird langsam zu einer Serie. Ja, das stimmt. Apropos Serie, wir wollen heute über eine kleine Serie sprechen. Das hast du richtig anmoderiert, liebe Kathi. Ja, habe ich gut hingekriegt. Ja, ist ja auch erst 2 Tage her, dass wir das geguckt haben. Ja, wann ist eine Serie mit 4 Folgen? Und die meisten von euch kennen sie schon seit ewig und ich kannte sie bis vorgestern noch gar nicht. Wir reden von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Das ist erschreckend, oder? Dass ich das nicht kannte. Augsburger Puppenkiste und ich hätte das bisher nicht gesehen. Fast 33 Jahre alt. Aber hallo. Nee, über 33. Du bist schon über 33, oh Gott. Fast 34, meine Güte. Ja. Aber dank dem Steffen ist jetzt wieder eine neue Bildungslücke geschlossen worden. Steffen fast 32 Jahre alt. Ja, genau. Und genau, du hast mir mitgebracht, als du hergefahren bist zum Besuchen. Ich habe aus der Bücherei mitgebracht die 4-teilige 2. Verfilmung der Augsburger Puppenkiste. Es muss vorher schon mal eine gegeben haben, relativ zeitnah zur Veröffentlichung des Buches. Die waren auch in Schwarz-Weiß. Und die haben dann, glaube ich, in den späten 70ern oder 80er Jahren, ich will mich jetzt nicht festlegen, hat die Augsburger Puppenkiste nochmal eine 2. Verfilmung gestartet, diesmal in Farbe und mit ein paar geänderten Sequenzen, aber es ist im Grunde zumindest eine ähnliche Handlung wie die im Buch. Ja, das kann ich bestätigen. Also das Buch kenne ich natürlich. Ich bin ja auch Kinderbuchhändlerin. Es wäre schlimm, wenn ich Jim Knopf nicht kennen würde. Ist tatsächlich sehr dicht dran an dem Buch. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch sehr angenehm und sehr schön. Und ich bin restlos begeistert. Ich finde die Serie toll. Also ich bin weniger begeistert von der Serie. Das ist mir jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Wir kommen wahrscheinlich dann im Laufe der Besprechung auch dahin, warum. Ich finde die immer noch alternativlos. Es ist die bessere von den 2 Verfilmungen. Es gibt ja noch die Zeichentrickserie, die auch ihre Stärken hat, die bestimmte Sequenzen auch besser verfilmt, weil mehr Zeit da ist, als das die Puppenserie tut. Aber für mich ist einfach die Augsburger Puppenkiste-Version erstmal, da kommt nichts dran, weil es einfach die definitive Verfilmung ist. Aber dieses Mal beim Gucken, jetzt also nochmal mit einem relativ großen Abstand zum letzten Mal, sind dann doch einige Schwächen der Verfilmung aufgefallen, die mich sehr gestört haben. Aber da kommen wir dann gleich vielleicht nochmal zu, wenn wir auf die Unterschiede zum Buch dann auch zu sprechen kommen. Genau. Also was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist, ich mag einfach Sachen, denen man noch so ein bisschen das Handwerkliche ansieht. Ja. Und das ist da natürlich ganz klar der Fall, einfach auch aufgrund des Alters der Serie. Das ist halt nun mal nicht in Zeiten von CGI oder ähnlichem gedreht worden, sondern wirklich noch handwerkliches Marionettentheater. Und wir alle kennen ja die Insel, auf der Jim Knopf aufgezogen wird. Lummerland, diese Insel mit 2 Bergen in dem tiefen, weiten Meer. Und das Meer ist ganz toll dargestellt mit so Frischhaltefolie im Prinzip. Wie damals bei der DDR. Ja. Ja, wir hatten ja nichts. Auch kein Meer, wir haben Frischhaltefolie genommen. Genau. So. Ja, und einfach irgendwie, also klar mangelt es bei den Marionetten so ein bisschen an verschiedenen Gesichtsausdrücken. Das liegt in der Natur der Sache. Was ich sehr schön finde, ist, dass es nicht diese Nussknacker-Marionetten sind, wo dann der Unterkiefer immer runterklappt. Die finde ich ein bisschen gruselig tatsächlich. Ja. Ich fand die Sprecher größtenteils sehr gut und die Sprecherinnen, die die Rollen übernommen haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist, muss ich zugeben, schon sehr lange her, dass ich das Buch das letzte Mal gelesen habe. Also von daher bin ich mir nicht in den Details so hundertprozentig sicher, aber die wesentlichen Sachen stimmen auf jeden Fall. Also Lukas, der mit seiner Emma da immer über dieses Schienensystem auf Lummerland fährt. Der König, der 23:45, der so furchtbar gerne mit seinen Untertanen telefoniert, von denen er ganze 3 hat, beziehungsweise 3,5, sobald Jim dazukommt. Wollen wir denn vielleicht erstmal für die 4 Leute, die bisher in einem Stein gewohnt haben, und nicht wissen, was Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist, grob die Handlung zusammenfassen. Ja, das ist eine gute Idee. Also die Handlung beginnt mehr oder weniger auf Lummerland. Da wird eines Tages vom Postschiff ein Paket geliefert. Und alle glauben erstmal, dass es für sie wäre. Also die Frau Frau Baas, die hat da so einen Krämerladen im Prinzip, so einen kleinen Konsum. Die wartet auf Lakritzbonbons, die der König haben wollte. Es gibt Herrn Ärmel, genau, den Fotografen Herrn Ärmel. Der wartet irgendwie auf neue Filme oder Entwicklerflüssigkeit oder irgendwas. Der König wartet sowieso immer auf Post, glaube ich. Der wartet immer Päckchen. Und Lukas wollte für den Bahnhof irgendwas, glaube ich. Oder war der nur zufällig da, wie auch immer. Keine Ahnung. Und der Paketmensch, der Postmensch bringt auch tatsächlich ein Paket. Da steht aber lustigerweise drauf, Frau Mahlzahn, alte Straße 133, dritte Etage links. Genau. Zummerland, sagen wir mal so. Zummerland stand drauf. Zummerland stand drauf, genau. Ne? Zummerland, genau. Und der Postbote hat es bestimmt Lummerland gemeint und hat es nach Lummerland gebracht. Und da gibt's aber halt keine Frau Mahlzahn und eine alte Straße 133 nicht. Und nicht mal eine dritte Etage, egal in welchem Haus. Genau. Und der König beschließt daraufhin, da das Paket an eine Frau adressiert ist und Frau Baas die einzige ist, die einzige Frau auf der Insel ist, auf Lummerland ist, soll sie das Paket kriegen und aufmachen. Und drinnen finden sie ein Baby, das ist Jim. Also der Lukas gibt ihm dann den Namen, weil er wie ein Jim aussieht, soll er Jim heißen, sagt Lukas. Und Frau Waas soll ihn grüßen. Das ist schon, ja, Steffen. Ist schon so ein bisschen borderline rassistisch, aber. Genau. Naja. Genau. Für die, die es noch nie gesehen haben, Jim Knopf hat nämlich eine dunkle Haut. Genau. Im Gegensatz zu allen anderen auf dieser Insel. Und, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu den Unterschieden zum Buch. Genau. Aus, ja. Und, Jim wächst also bei Frau Waas auf und, den beiden haben Knopf bekommt er, weil er immer ein Loch an der gleichen Stelle in der Hose hat und irgendwann kommt Frau Waas und säumt das und näht einen Knopf dran, damit man das Loch aufknüpfen kann, wenn man es braucht und zuknüpft, wenn man es nicht braucht. Und so kommt er zu dem Namen Jim Knopf. Und als Jim 14 ist und immer noch nicht lesen und schreiben und rechnen kann, es gibt ja auch keine Lehrer auf der Insel oder Lehrerinnen, stellt der König fest, dass Lummerland zu klein ist für noch einen Bewohner und ruft Lukas zu sich und sagt ihm, Lukas, deine Lokomotive, die alte Emma, muss weg, damit wir Platz für Jim haben. Und Lukas will sich auf gar keinen Fall von seiner Emma trennen. Er will aber natürlich auch nicht, dass Jim gehen muss. Also sagt er, er geht mit seiner Emma zusammen weg. Und als er das seiner Emma erklärt, eine intelligente Lokomotive übrigens, hört ihn Jim und er sagt, dann komme ich aber mit. So. Also das ist, Lukas erstmal ist doch totaler Schwachsinn. Emma soll gehen, weil du Platz brauchst. Ich gehe mit Emma mit, weil ich Emma nicht rein. Und jetzt willst du auch mitkommen. Da bräuchten wir ja eigentlich alle nicht gehen. So, egal, Jim kommt mit. Reist von zu Hause aus, hinterlässt der Frau Waas einen Brief, schön konsequent in Bildsprache gezeichnet und nicht geschrieben, weil er ja nicht schreiben kann. Genau, und Lukas und Jim brechen mit Emma zusammen, die natürlich auch schwimmen kann, weil sie genau wie ein Schiff aus Metall ist, auf und landen in China. Und in China sind sie sehr hungrig und werden aber irgendwie, wollen ihre Dienste dem Kaiser anbieten, aber der lässt niemanden zu sich. Bis er erfährt, dass Jim und Lukas, die bieten an, die Prinzessin zu retten. Die Prinzessin von China, Li Si, ist nämlich geraubt worden am Strand von der wilden 13. Und da werden Jim und Lukas sofort hellhörig, weil als Absender stand nämlich auf dem Paket, in dem Jim geliefert wurde, 13 drauf. Und sie machen sich also auf die Suche nach Prinzessin Li Si, finden auch relativ schnell eine Spur, kommen durch eine Wüste, treffen da einen Scheinriesen namens Turtur, einen Halbdrachen namens Nepomuk und landen schließlich in der Drachenstadt, finden Frau Waas und die Kinder und retten die Kinder. Also es ist nicht nur Li Si entführt worden, sondern auch andere. Nehmen die Frau Mahlzahn, nicht Frau Waas. Frau Mahlzahn ist Mahlzahn, der Drache, genau. Frau Mahlzahn ist nämlich ein Drache, klar, in der Drachenstadt sind es Drachen. Und sie nehmen, überwältigen Frau Mahlzahn mit Hilfe von Emma, nehmen sie gefangen, fahren alle zurück nach China. Große Freude beim Kaiser, weil seine Tochter wieder da ist und es gibt ein großes Fest und überhaupt. Und dabei stellt sich raus, dass Frau Mahlzahn allmählich von einem eher so grün-roten Drachen zu einem goldenen wird. Und sie erklärt dann, ja, und es war super, dass ihr mich überwältigt habt, ohne mich zu töten, weil jetzt werde ich nämlich irgendwie ein Jahr lang schlafen und danach ein ganz weiser Drache sein. Und ein goldener Drache der Weisheit. Ein goldener Drache der Weisheit, genau. Und für diese Verwandlung muss sie aber jetzt quasi so eine Art Verpuppungsschlaf halten, sage ich mal. Und will aber noch irgendwie einen Tipp geben, wie alle zusammen, also Jim, Lukas und Emma, nach Lummerland zurückkehren können, ohne dass einer nicht da bleiben darf. Schläft aber mittendrin ein. Genau. Bei den Anweisungen. Sie folgen aber dann den ersten Anweisungen und stoßen auf eine freischwimmende Insel, die sie in Schlepp nehmen und so an Lummerland befestigen, dass sie da festwachsen kann und dann haben sie mehr Platz für einen weiteren Bewohner und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist im Großen und Ganzen so ein bisschen die Handlung von Jim Knopf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon, eigentlich muss ich jetzt schon damit einsteigen, so klar, so ein Buch ist ausführlicher, als es eine TV-Serie sein kann, gerade wenn man nur so viermal eine halbe Stunde hat, wie es bei der Augsburger Puppenkiste damals ja auch üblich war. Es ist erst später in den 90er Jahren, glaube ich, dazu gekommen, dass die Serie noch mal 6 Folgen haben konnten oder auch mal sogar viel mehr. Oder es gab ja auch Kinofilme mit Marty Spinnerratz oder sowas. Hat es ja dann auch deutsch-amerikanische Koproduktion im Kino gegeben. Aber Jim Knopf ist halt noch eine von diesen klassischen 4-Folgen-Serien, wie sie damals immer gerne produziert worden sind. Und ja, da hat man einfach auch weniger Zeit und weniger Platz. Es ist so diese Beziehung Jim und Lukas, die wird halt in dieser Serie überhaupt nicht klar. Also Jim kommt als Baby auf diese Insel und Lukas ist so ein bisschen so dieser, schon so dieser Herr im Hause, wenn man sowas möchte, so der so ein bisschen so diese, ja, die Erfahrung, da machen wir das so, da machen wir das so, so ein bisschen auch so der Anführer abseits des Königs. Und auch der Lebenstauglichste eigentlich von den Ganzen, die auf der Insel rumspringen. Ja. So ein bisschen auch der steht mit beiden Beinen fest auf der Erde, im Gegensatz zu den anderen, die so ein bisschen weltfremd sind. So, und im Buch ist es tatsächlich so, dass zwar Frau Vaas die Mutter wird von Jim Knopf, aber Lukas wird so der beste Kumpel, der Freund, und du kriegst halt im Buch wirklich deutlich mit, so die beiden verstehen sich halt nicht nur gut, die sind sich halt äußerlich auch wahnsinnig ähnlich, weil da, wo Jim halt von Natur aus diese Hautfarbe mitbringt, ist Lukas halt im Gesicht halt eben durch seinen Job mega dreckig. Mhm. Der kriegt das Öl aus dem Gesicht auch nicht mehr raus. Genau. Der hat halt Öl, Kohle für die alles. Heizdinge. Na, also so das, was an Öl, was an Kohle an ihn rankommt, wird halt durch das Öl noch versiegelt und dies und das. Und der wird also im Buch auch beschrieben als mindestens genauso schwarz, wie es Jim ist. Und allein deswegen erkennt Jim ihn schon als Baby so ein bisschen als Vater, als Bekannten an. Mhm. Und da wird einfach nochmal so diese Prägung der beiden, diese Freundschaft der beiden auch klar. Und da wird im Buch, da wird in der Serie komplett drüber hinweggegangen. Ja, da wird einfach nur erzählt, das ist Jim, er macht dies, er macht das, er macht Bums. Und plötzlich muss er von der Insel runter und Lukas ist geschockt und man weiß überhaupt nicht warum. Und das ist mir dieses Mal zum allerersten Mal wirklich sehr negativ aufgefallen, weil die Serie sich für andere Späße dann in der gleichen Folge viel mehr Zeit lässt. Nämlich dann an dem Punkt, wo sie die Insel verlassen, gibt's dann so einen Schnitt und dann gibt's so imaginäre Nachrichtensendungen aus aller Welt und aus Amerika und vom hessischen Rundfunk und hast du nicht gesehen, so kleine Gags, die man dann noch mit eingebracht hätte. Diese anderthalb Minuten hätte man für Charakterentwicklung benutzen müssen. Und das hat mir irgendwie so auch dann die Augen geöffnet zum allerersten Mal. Es sind noch viele andere Szenen, die meiner Meinung nach auch in diese Serie hätten reingemusst. Die einfach nicht drin sind, weil man sie rauskürzen musste und irgendwie schneller den Plot vorantreiben musste. Und das hat mir tatsächlich zum ersten Mal nicht gefallen. Ist auch ein bisschen schade, tatsächlich ist mir auch so als erstes gleich mit rein optisch aufgefallen. Klar ist Lukas, die Marionette von Lukas, ist die eines Weißhäutigen. Man hätte das aber gut machen können, dass man dem so eine Art Rußpuder oder sowas verpasst. Also der ist aber wirklich komplett immer sauber und weißhäutig in dem ganzen in der ganzen Serie, in allen vier Teilen. Und das fand ich auch tatsächlich ein bisschen schade, weil ich das tatsächlich aus dem Buch auch noch so kannte und auch logisch fand, dass Lukas halt einfach auch nicht mehr sauber wird, weil er die ganze Zeit auf Emma rumfährt, den Ruß abkriegt, die Kohlen schippt, die Teile ölt und das Maschinenöl wechselt und hat ihn nicht gesehen. Er ist einfach ein Arbeiter. Der ist ein Arbeiter, der ist halt einfach immer dreckig. Genau. So. Und das fand ich tatsächlich, als ich die ganz saubere Figur gesehen habe, fand ich das ein bisschen irritierend, weil ich gedacht habe, so, nee, Lukas ist nicht so sauber. Genau. Dass die Frau Vaas sauber ist und der Herr Ärmel und der König geschenkt, kein Thema. Die machen sich auch so in dem Sinne nicht die Hände schmutzig. Mein Fotograf und Krämerladen und König sowieso. Aber Lukas hat halt einfach auch einen dreckigen Job. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist so einer der ersten Sätze, die in dem Buch eben fallen, ist, Lummerland ist ungefähr doppelt so groß wie euer Wohnzimmer. Und Lummerland in der Serie ist halt eine richtige Insel. Da hat die Bahn richtig viel Platz rumzufahren und viele Tunnel und die Tunnel und Gleise, ne, die man ja im Lied dann eben, im Titellied eben auch immer wieder besungen hört. Und als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe als Kind, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie eine Insel nur doppelt so groß sein soll wie unser Wohnzimmer. Klammer auf, unser Wohnzimmer war schon sehr klein, wir hatten eine sehr kleine Wohnung, aber selbst dieses Wohnzimmer, diese Wohnküche ist halt immer noch relativ klein, aber sehr geräumig. Und eine Insel, die nur doppelt so groß ist. Und da erklärt sich dann auch so dieser Konflikt, dass gesagt wird, hey, einer von uns muss jetzt gehen, damit Jim, wenn er großes Platz hat. Und diese Frage stellt sich einfach in der Serie nicht, weil da ist einfach fucking genügend Platz. Also das ist so ein bisschen willkürlich, scheint es von dem König zu kommen, dieses, wir haben hier gar nicht genug Platz. Weil die haben tatsächlich eigentlich, die haben den Bahnhof, die haben den Laden von Frau Vaas, die wohnt oben drüber über dem Laden. Genau. Daneben ist das Fotoatelier von Herrn Ärmel. Lukas wohnt, glaube ich, im Bahnhof. Mhm. Und es gibt den Königspalast. Und dann gibt es aber noch einen Berg, der unbebaut ist, wo die Gleise einfach drum rumfahren. Genau. Es gibt noch jede Menge Strand. Das stimmt, es ist, es schließt sich tatsächlich nicht so richtig, warum da jetzt plötzlich angeblich zu wenig Platz ist. Also das ist. Genau. Das ist mir als Kind halt allein durch den Widerspruch zwischen Serie und Buch aufgefallen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war also auch dieses Mal wieder einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ah, die Verfilmung ist vielleicht dann doch nicht so ganz gut. Ne? Wobei es liebevoll gemacht ist, es ist absolut großartig hergestellt, also wie auch diese kleine die Modellbahn durch die Tunnel durchfährt und sich so mit den über die Insel drüber schlängelt, und das ist ganz hübsch und gar nicht, also ich will gar nicht die Leistung in Abrede stellen, die für diese Serie da wirklich fabriziert worden ist, aber so eine schlüssige Werkstreue ist da irgendwie nicht vorhanden. Nee, also man kann es vielleicht damit entschuldigen, dass er Jim Knopf tatsächlich im Prinzip unmittelbar nach Erscheinen wirklich ein Kinderbuchklassiker geworden ist. Er hat unheimlich Einzug gehalten in die Wohnzimmer und Kinderzimmer, dass man sagen könnte, okay, das ist vorausgesetzt, das Wissen einfach. Der ist so bekannt und prägnant, wir erzählen den Leuten nichts Neues. Die kann kennen sein, die Figuren, wir müssen da nicht mehr auf die Sachen, die eh klar sind, so im Detail eingehen, sondern haben mehr Freude dran, dann Szenen, die wirklich auch szenisch was hergeben, umzusetzen, was ja diese ganzen Nachrichteneinspieler und so erklären würde. Das Ganze zieht sich aber weiterhin auch durch die Geschichte durch. Also Lukas ist halt im Buch ein richtiger Raufbold. Ich will jetzt nicht aggressiv sagen, weil das ist er ja nicht. Er ist schon eher zurückhaltend, aber er wird halt in der Geschichte immer mal wieder provoziert und lässt dann auch die Fäuste fliegen. Und das ist halt in der Marionettengeschichte überhaupt nicht drin. Gar nicht. In der Zeichentrickserie sehr wohl. Ja. Also da gibt's öfter mal Prügeleien. Und das ist mir zum allerersten Mal wirklich aufgefallen, als sie dann eben Ping, so in der Hauptstadt von China eben ankommen, wo die dann eben versuchen, sich Geld zu verdienen, indem Lukas wirklich anfängt, im Looping zu spucken und einen Knoten in eine Stange macht, und weil er auch super stark ist und die Lokomotive noch hochhebt und dann so Dinge eben auch vorführt und dann später auch eben bei dem Oberbonzen Pipapo, da werden die beiden eben in die Ecke gedrängt von ein paar Wachen, wo Pipapo sagt, nein, ihr kommt nicht zum König, und wir nehmen euch jetzt fest, weil ihr euch jetzt hier irgendwie seltsam verhält, und die werden dann wirklich von ein paar Wachen in die Ecke gedrängt und Lukas haut hier mal eben zu Klump. Und das ist in der Marionettenserie nicht drin, die werden da aufgehalten, oder Kaiser hat gehört, ihr wollt sie retten, und das ist im Buch eben so, dass der Kaiser mitbekommt, okay, die sind durchaus in der Lage, das ist vielversprechend, dass die das unter Umständen hinkriegen könnten, dass sie die kleine Prinzessin Lissi eben retten könnten, und kommt, wird erst dann auf die aufmerksam. Und hier ist es also relativ zack, zack, zack, zack. Und auch Pipapo, der im Buch ein absolutes Arschloch ist. Also das ist ein unsympathischer Fatzke, also so ein richtiger blöder Bonze. Der ist hier fast sympathisch. Ne? Ja. So ein Bürokrat, so ein bisschen... Nö, möchte ich jetzt nicht, und so ein bisschen willkürlich. Aber der ist halt, im Buch ist halt ein richtig mieser Wichser. Ja. Und das ist. Also es ist tatsächlich, geht ein bisschen unter der Serie. Da kam so einmal der Nebensatz, dass der Pipapo gerne selber die DC heiraten möchte, genau, um das Kaiserreich zu erben, weil das ist ja so dieses klassische Versprechen, wer die Prinzessin rettet, kriegt sie zur Frau und das halbe Königreich und so. Und Pipapo sieht sicher nicht, aber es ist wirklich in einem Nebensatz irgendwie. Genau. Also es ist, wenn man da nicht sehr genau aufpasst, versteht man auch gar nicht so richtig die Motivation, warum der Lukas und Jim nicht zum Kaiser lassen will. Außer vielleicht aus sprödem Beamtentum letzten Endes. Ja. Und das zieht sich dann auch durch die weitere Geschichte. Die Geschichte ist sehr episodenhaft, die kommen immer wieder an neue Orte. Die einzige Szene, die noch so ein bisschen auch an die Spannung im Buch heranreicht, ist tatsächlich diese Schlucht. Aber auch da wird überhaupt nicht großartig was erklärt. Also Lukas gibt so eine fadenscheinige Erklärung, warum das da so ist, wie es ist. Also dass da eben die Echos durch die Gegend geworfen werden. Warum es da aber vorher still gewesen ist, erklärt das Buch, weil es halt vorher geregnet hat. Und der Regen hat den ganzen Schall vorher rausgewaschen. Und deswegen war es da eben ruhig. Und erst Jim und Lukas, die da hingekommen sind, haben das Ganze dann wieder ausgelöst. Und auch so diese ganze, also die Bilder, die das Buch in der Lage ist herzustellen, also auch dass China eben Glasbäume hat, und das ist natürlich in den Fantasyland, das entspricht nicht dem tatsächlichen China, sondern die Hauptstadt heißt Ping. Das ist halt nicht Peking, sondern Ping. Und das ist absichtlich eben irgendwie erfunden. Und dementsprechend hat eben China dann, also die merken das halt sofort, okay, wir sind in China, hier ist alles, es ist in so ein Fantasieland, und die fahren eben auch in Ping rein und sehen halt Menschen, die ganz filigrane Schnitzereien machen, und einer schnitzt eine Kugel in einer Kugel und dann noch tiefer und noch tiefer, auch, genau, und dann die Ohrenputzer, und es wird richtig dargestellt, und in der Marionetten Darstellung hast du nur ein paar Figuren, die so ein bisschen durchs Bild tanzen und spielt so ein bisschen so diese pseudo-exotische Musik. Und das war es eigentlich schon. Und auch das zieht sich durch die komplette weitere Darstellung. Das macht auch die Zeichentrickserie besser. Das stimmt. Einfach weil sich da mehr Zeit gelassen wird. Das ist die Hauptkritik, die ich einfach an der Serie habe. Die weiteren Episoden sind, also abgesehen davon, dass natürlich dann auch in der Beschreibung Dinge fehlen, sind die weiteren Szenen dann schon doch sehr auch sehr nah an dem Buch auch, ja, würde ich sagen. Mir fehlt gerade diese Flussfahrt über den gelben Fluss von der Drachenstadt zurück nach Ping. Die ist im Buch halt nochmal wesentlich besser beschrieben, ausführlicher beschrieben, weil das Buch ist einfach, also Michael Ende selber ist einfach auch in der Lage, Bilder herzustellen im Kopf. Das ist, sucht seinesgleichen, war sein erstes, glaube ich, ne? Jim Knopf war, glaube ich, sein erstes, genau. Das ist eine der seltenen Geschichten, in der ein unverlangt eingesandtes Manuskript im Verlag tatsächlich ausgewählt und veröffentlicht wurde. Große Freude und großer Zufall auf beiden Seiten, also sowohl der Thienemann Verlag, der bis heute die Rechte innehat, als auch damals bei Michael Ende, weil es halt einfach eingeschlagen hat wie Bombe. Ja. Und das Buch ist bis heute eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe es als Kind eben schon mal gehabt. Und dann ist es mir abhanden gekommen, keine Ahnung. Und ich habe es vor ein paar Jahren für den Zustand dann doch teuer Geld nochmal auf dem Flohmarkt bekommen. Und ich habe eben diese erste Ausgabe mit dem blauen Umschlag, mit den schönen, feinen Illustrationen, also die auch mit den heutigen Krickel-Krakel-Illustrationen, die man heute aus den aktuellen Ausgaben kennt, nicht zu vergleichen sind. Also das, ich habe Kathi mal Fotos geschickt, weil sie die auch nicht kannte. Nee, die sind echt um Welten schöner aus dieser Ausgabe, die du hast, auf jeden Fall. Mittlerweile gibt's den ja auch mit kolorierten Illustrationen. Lange Zeit waren die ja nur schwarz-weiß. Aber Jim Knopf ist jetzt etwas über 50 und zum Geburtstag hat der Verlag quasi eine Illustration für beide Bücher. Also es gibt ja Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf und die wilde 13 als zweiten Band. Springen lassen die Illustration, die kolorierte. Kolorierte, genau. Danke. Gerne. Was ich sehr schön finde, ist, dass das sehr bodenständige Farben auch sind, die sie da gewählt haben. Also man kann sich schon die neuen kolorierten Ausgaben holen. Die sind nicht hässlich. Sind das denn auch dann, sind das die alten, die das ich habe? Die alten, also nicht die alten Zeichnungen, die du hast, sondern die, die man jetzt schon lange als klassische Zeichnungen kennt im Prinzip. Die sind aber sehr schön koloriert, also in sehr, ich sag mal, erdigen Farben. Also das ist nicht so ein quietschgelb und kein knallig rot oder so, sondern es sind intensive, aber sehr, sehr erdige Töne. Weil ich kenne halt, also die Fortsetzung, die Wilde 13, kenne ich halt in der gleichen Edition, wie es auch die aktuelle Jim Knopf Edition ist und ich fand die Zeichnung dann nie sehr schön. Also wenn ihr das, wenn ihr das Buch kennt und ihr kennt eben auch diese alte Hardcover Ausgabe, die gebundene Ausgabe, das ist also auch optisch einfach ein Schatz. Ne? Das ist nicht viel Text, es ist ein Buch, das kannst du an einem langen Nachmittag lesen. Aber an den Büchern kann man sich halt richtig, richtig lange satt sehen. Ja, und das ist halt einfach was, was so ein Autor wie Michael Ende auch auszeichnet. Ähnlich wie bei vielen Astrid Lindgren-Büchern. Der hat halt einfach ein Talent dafür, richtig tolle Kindergeschichten zu erzählen, die für die Kinder schön sind und für die, die es vorlesen. Und die eben auch so was Zeitloses haben. Also die eben einfach ja nicht so gewollt pädagogisch irgendwas rüberbringen, sondern klar geht's um die Freundschaft von Jim und Lukas und um die Abenteuer und alles, aber es ist halt einfach so ein, es ist einfach eine Geschichte, die Freude macht, wenn man sie hört oder vorgelesen bekommt oder selber vorliest. Und das macht sie eben auch so ein bisschen zeitlos und schön und immer noch witzig. Einfach weil die Figuren in sich auch so toll angelegt sind. Also dieser, ich vergesse immer seinen Vornamen, König, der Viertel vor zwölf. Alfons, der Viertel vor zwölf. Danke, Alfons. Ich war immer bei August und ich wusste ja, August. Das ist, glaube ich, Alfons, ja. Alfons, ist es, genau. Alfons, der Viertel vor zwölf. Ich meine, allein der Name der Viertel vor zwölf, der ist großartig. Und selbst wenn man sich mit Königen noch nicht auskennt, ist das irgendwie so ein Name, der ist toll. Und allein wie der jeden Tag mit seinen Untertanen telefoniert, um zu telefonieren, ist einfach richtig, richtig süß gemacht und schön. Und es sind tolle Sachen drin. Und viel von dieser Liebe, die Michael Ende in das ursprüngliche Buch gesteckt hat, haben die Macher der Augsburger Puppenkiste schon auch in die Serie gesteckt, das muss man schon sagen. Ich finde, also von all den Bildern, die ich durch das Buch im Kopf hatte, und das sind wirklich zahlreiche Illustrationen, der Turtur, der hoch überragend in der Wüste steht, das war, glaube ich, eins von den Bildern, was ich auch geschickt hatte, der so einen ganz langen Bart hat mit Zöpfen, die bis an seine Knie reichen und nur so ein Tuch als Kleidung und den spitzen Hut. So, das war für mich Turtur. Und nicht der Turtur in der Augsburger Puppenkiste. Ich habe immer dieses, wie soll man das sagen, dieses schmale Hemd von Mensch eben als Turtur, der eben so ganz zart und zerbrechlich in der Wüste steht. wenn ich an die Szene mit Emma als Drache verkleidet eben denke, dann ist das nicht dieser grüne Bilderbuchdrache, wie du sagtest, auch haben sie ihre Buntstifte mitgebracht, ihr Bastelzeug mitgebracht. Nee, also im Buch gehen sie halt wirklich hin und schmeißen da Schlamm und Kohle und Schlacke und hast du nicht gesehen dran und machen Emma eben so zu einem Drachen. Und das siehst du in dem Buch eben auch. So sieht sie dort eben auch aus. Die Drachen in der Drachenstadt, die man dort sieht, das sind eben nicht, also Nepomuk sagt das ja, also Halbdrachen sehen aus wie Tiere und reinrassige Drachen dürfen mit echten Tieren keine Ähnlichkeiten haben. Das haben sie irgendwie in der Darstellung in der Augsburger Puppenkiste nicht hingekriegt. Der eine sieht aus wie ein Nilpferd, der andere sieht aus wie ein Vogel. Das hat auch die Serie übrigens nicht gut, die Zeichentrickserie auch nicht besonders gut hingekriegt, davon mal ganz abgesehen. Auch da schwankt es natürlich wieder ein bisschen. Und das einzige Bild, was die meiner Meinung nach auch im Ansatz gut hingekriegt haben, war die Szene, wie Li Si von der Wilden 13 an Frau Malzahn übergeben wird. Nämlich, dass Frau Malzahn schnaubend und dampfend auf diesem Felsen sitzt und dann eben diesen Käfig in Empfang nimmt. Das ist im Buch, ist Frau Malzahn mindestens so groß wie Smaug. Also, weil sie einfach, das ist ein gigantisches Wesen. Sie ist auf diesem spitzen Felsen, dass das Meer schäumt und schlägt gegen diesen Felsen und sie hat in zwei Fingern diesen winzig kleinen Käfig mit dem Mädchen drin. Und das ist das einzige Bild, wo sie in der Serie mindestens in die Nähe gekommen sind, wo ich gesagt habe, okay, das gebe ich denen. Da bin ich nicht darauf hingewiesen, das haben sie noch gut hingekriegt. Auch wenn natürlich vom Bildformat und auch von der Größe der Bühne waren sie eingeschränkt, aber das haben sie hingekriegt. So, aber dieses Bild, dieses imposante Bild, wie dieser riesige Drache mit dem kleinen Käfig da sitzt und diesen Käfig reinguckt und lernen, das kriege ich aus meinem Kopf nicht raus und das ist für mich das definitive Jim Knopf. Und aber da merkt man auch, dass du wirklich die alten Bilder halt hast und kennst, weil die neuen sind einfach, ich glaube, das sind eher die Augsburger Puppenkiste sich auch als Vorbild genommen hat. Möglicherweise, ja. Beziehungsweise man weiß es nicht, ob dann die Illustrationen, die neueren, nach der Augsburger Puppenkiste gegangen sind. Da sind sich aber auch die Figuren mit den Illustrationen sehr ähnlich. Also so wie Jim als Marinette aussieht, sieht er halt auch auf den Illustrationen im Buch raus und Lukas genauso und so. Und da sind die tatsächlich nicht ganz so, also habe ich sie zumindest nicht in Erinnerung, nicht ganz so imposant und ich hab das Gefühl, als wäre das auch eher die Edition gewesen, die sich so an die Erwachseneren gewandt hat. Es gibt ja auch von Momo verschiedene Illustrationsversionen. Und auch von der unendlichen Geschichte gibt es ja 53 Editionen. So, und bei uns im Haus waren einfach die, die Regal, also die fürs Bücherregal die Version und eben nicht fürs Kinderzimmer-Taschenbuch. Version und dementsprechend kriegte ich dann eben auch diese gute Edition ins Bücherregal für mich dann. Weil meine Eltern haben schon Wert drauf gelegt, dass ich vernünftige Bücher zu lesen bekam. Und es ist also nicht unerheblich Schuld der Illustration, dass ich dieses Buch so großartig finde und dass ich auch Jahre danach immer wieder auf Flohmärkten danach gesucht habe, so wie ich gesagt habe, ich will dieses fucking Buch wieder haben. Ich habe jetzt 8 € für ein zerfettertes, angedätschtes Buch, also der Umschlag ist nicht mehr im allerbesten Zustand. Meins hatte schon keinen Umschlag mehr, ne? Weil der einfach weg war. Aber ich hatte das Buch halt eben noch und ich habe es wieder und ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, das ist halt schon tatsächlich ein Unterschied, weil ich hatte, wenn ich es überhaupt hatte, es kann sein, dass es auch ein Bibliotheksbuch war bei uns, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall die neueren Illustrationen. Da ist es mir egal, ob ich das besitze oder nicht, weil Jim Knopf werde ich auch in 100 Jahren noch nachkaufen können. Ja, natürlich. Und dann würde es noch so aussehen wie mit den Illustrationen, die ich kenne. Das ist nicht so eine Kostbarkeit wie das, was du hattest. Und das zeigt sich auch daran letzten Endes, dass es für mich auch relativ wenig beeindruckend war von den Illustrationen her. Also für mich hat immer die Geschichte gelebt, das auf jeden Fall. Gibt es denn diese Illustration überhaupt noch aktuell zu kaufen? Also die du hast, nicht mehr, nee. Ja. Definitiv nicht mehr. Also es gab eine Zeit lang, gab so eine Mini-Ausgabe irgendwie. Der erste Jim Knopf-Band in 3 Bände aufgeteilt im Schuber. Mit etwas größerer Schrift, das war ganz gut so für die 2/3 zum selber lesen. Und seit Jahr und Tag gibt es die Halbleinen gebundene Ausgabe mit den neueren Illustrationen. Ja, und gut. Eben einmal koloriert, einmal nicht koloriert. Das läuft parallel gerade. Aber die du hast, gibt's definitiv nicht mehr. Ja, deswegen ist das auch so ein Schatz. Also wenn ihr das auftreiben könnt, macht euch auf die Suche. Ich habe lange Jahre dafür gebraucht und dann durch Zufall bei uns in Rheine auf dem Kinderflohmarkt. Da habe ich hier auch in Deutschland schon ein paar Mal drüber gesprochen, daneben ergattern können. Und also sucht euch lieber diese Illustrationen heraus, also wenn ihr die Ausgabe bekommen könnt, ganz egal wie antiquarisch die dann eben sein sollte, weil die ist einfach schöner und wesentlich besser gezeichnet. Und vielleicht hat sie mir die Augsburger Puppenkiste jetzt eben auch im Nachhall nochmal so ein bisschen ich will nicht sagen kaputt gemacht klingt fies, aber das ist so, als wir das die Tage geguckt haben, schon so ein bisschen mit so einem langen Gesicht gesessen. Mhm. Dachte ich so, na, ich hab's halt schöner in Erinnerung. Dafür konntest du den ganzen Liedtext noch auswendig. Ich konnte so ziemlich jedes Lied mitsingen, ja, stimmt. Das war toll. Ja, also eine Insel mit zwei Bergen und dem Laden von Frau Waas und dem Fotoatelier und die falsche Nummer und dann, genau. Genau. Nee, das war schön, das war witzig. Ja, also ich denke mal, das ist tatsächlich, wenn man die alten Illustrationen, wie du sie kennst, nicht kennt, ist die Variante der Augsburger Puppenkiste echt schön. Aber es ist ja nicht nur die Optik, ne? Es fehlen halt auch, also die ganze Charakterisierung der Figuren fällt weg. Also es ist nicht mal so, dass Lukas und Jim anders dargestellt werden. Die werden halt gar nicht charakterisiert. Mhm. Also die sind einfach da, ne? Deswegen plätschert das so ein bisschen vor sich hin. Und ich habe das bei keiner Augsburger Puppenkiste so stark gemerkt. Wir werden jetzt die Tage nochmal die Opodeldocs gucken, ja, wo die Geschichte, glaube ich, von Paul Maar kommt. Genau. Der auch das Sams geschrieben hat. Jawohl. Das Sams haben wir nämlich auch da von der Augsburger Puppenkiste. Und die Opodeldocs, habe ich das Gefühl, da kenne ich das Buch leider nicht, deswegen habe ich keinen Vergleich. Aber die Opodeldocs leben von ihrer Geschichte. Da geht's um diese Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wenn die das da genauso gemacht hätten, wäre die Serie auch furchtbar geworden. Aber über die Opodeldocs reden wir dann beim nächsten Mal. Ja, das können wir gerne machen. Genau. Weil da auch da hast du auch so eine Erstkonfrontation. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und beim Sams kenne ich auch nur die Realverfilmung mit Ulrich Nöten. Genau. Und Christine Urspruch. Genau. Genau, als Sams. Der erste Teil ist wirklich gut. Der ist sehr witzig. Den zweiten Teil kannst du in die Tonne treten, weil der Film einfach furchtbar ist. Mhm. Ich mag auch die zweite Geschichte nicht so gerne. Genau, am Samstag kam der Sams zurück. Genau. Das zweite mag ich jetzt auch nicht so schön. Ich glaube, noch eine dritte gibt's auch. Ne? Also Bücher gibt's, glaube ich, mittlerweile 7 oder 8 tatsächlich. Genau. Das ist immer noch mal weitergegangen. Und nachdem Paul Maar eigentlich schon gesagt hatte, er war jetzt genug mit dem Sams, da kommt kein Sams mehr, hatte dann irgendwann geschrieben, er hat einen Leserbrief bekommen oder einen Leserinnenbrief von einem Mädchen, das gesagt, dass es sehr traurig ist, dass es kein weiteres Sams-Buch geben wird. Und dann hat er gesagt, ich kann doch nicht zulassen, dass ein Mädchen sehr traurig ist. Und er hat noch ein Sams-Buch geschrieben und dann nochmal eins, die auch tatsächlich sehr schön geworden sind. Also okay. Paul Maar ist halt auch einer, der gut Geschichten schreiben kann und ein schöner, großartiger Geschichtenerzähler ist. Da bin ich sehr gespannt auch auf die Augsburger Puppenkiste. Wie gesagt, ich kenne den Realfilm, den ersten, Gott sei Dank nur. Den fand ich toll. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das also wird. Ich hatte die ersten 2 oder 3 Sams-Bücher auch gelesen als Kind und ich kenne den ganzen Kram natürlich alles schon, also 1000 Mal gesehen. Ich komme halt aus dem Osten. Du kommst halt, das ist keine Entschuldigung. Du bist jetzt 33 Jahre, du bist seit 20 Jahren im Westen oder im Deutschland, im BRD. Naja. Aber auf manchen Sachen war ich dann einfach schon rausgewachsen. Genau. Deswegen habe ich die dann nicht mehr gesehen. Und Bücher gab es bei uns halt auch andere, sage ich mal. Und die hatten halt auch einfach noch eine andere Tradition. Also es war ja nicht so, dass irgendwie die Wende kam und zack, war alles irgendwie BRD. Sondern wir haben ja natürlich im Osten auch unsere Kultur gehabt und beibehalten. Gerade was Kinderbücher und Ähnliches anging. Wenn du das Sams gelesen hast, habe ich, glaube ich, Der Zauberer der Smaragdenstadt von Alexander Wolkow gelesen. Das kenne ich wiederum nicht. Ich habe die 6 Bände da drüben im Regal stehen. Nein, du musst es nicht lesen, Schatz. Alles gut. So ein bisschen Der Zauberer der von Oz. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, genau. Glaube ich auch, ja. Wir hatten eben, wie gesagt, einen anderen Fokus teilweise, einen Schwerpunkt. Und deswegen ist mir vieles entgangen. Und tatsächlich, Augsburger Puppenkiste ist vielleicht mal was gelaufen im Fernsehen, aber eben nicht zur Originalausstrahlungszeit sozusagen, als es produziert wurde und war daher manchmal nicht interessant einfach für mich. Und jetzt habe ich dich und kann das alles nachholen. Genau. Und wir fangen jetzt auch nach und nach damit an. Also beim nächsten Mal, wenn ihr uns hört, reden wir dann eben über die Opodeldocs. Opodeldocs mit der sprechenden Henne Henriette. Und der Frühstücksmaschine, der Eiermaschine. Mit ganz toll. Das ist einer, also die Opodeldocs sind wirklich mit Abstand eine meiner liebsten Augsburger Puppenkiste. Also ich finde, ich habe die Opodeldocs jetzt vor längerer Zeit schon mal wieder gesehen gehabt und ich kann schon mal verraten, ich habe eine ganz, ganz weiche Stelle in meinem Herz für die Opodeldocs. Ich liebe diese Geschichte. aber das beim nächsten Mal. Ich würde sagen, danke. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.